Good morning, bon dia, hello. Guten Morgen, hallo. Let's continue to talk about that beautiful chapter of humility. Lass uns weiter über das schöne Thema der Demut sprechen. So God resists the proud because the proud don't need grace. Gott widersteht den Stolzen, weil die Stolzen keine Gnade brauchen. But look what it says afterwards. Schau, was es danach heißt. But, another beautiful divine but. Aber, ein weiteres schönes göttliches Aber. But he multiplies grace and favor when you are humble. Aber er vervielfacht Gnade und Gunst, wenn ihr demütig seid. So, does that mean that God gives more grace or multiple grace to some people and less grace to others? Heißt das, Gott gibt einigen Menschen mehr Gnade oder vermehrt Gnade und anderen gibt er weniger Gnade? I don't think so. Nein, das denke ich nicht. Because in the original Greek it doesn't say multiply. Denn im griechischen Original heißt es nicht vervielfachen. I understand that some Bible says God gives more grace to the humble. In einigen Bibeln steht, dass Gott den Demütigen mehr Gnade gibt. But in the original Greek it simply says that God gives. Aber im griechischen Original heißt es einfach, dass Gott gibt. So when it says that God gives grace to the humble, Wenn es also heißt, dass Gott den Demütigen Gnade gibt, I don't believe that that means that God is withholding grace from people. glaube ich nicht, dass es bedeutet, dass Gott Gnade vor den Menschen zurückbehält. But what you have to understand is this. Wir müssen Folgendes verstehen. In many, many, many, many ways, the Bible is trying to communicate a way for us to understand it from our point of view. Auf viele, viele, viele, viele Arten versucht die Bibel so zu kommunizieren, dass wir sie aus unserer Sicht verstehen können. So God is not looking onto this earth and say, let me see whether there's a humble people. Gott schaut nicht auf diese Erde und sagt, lass mich sehen, wo es eine demütige Person gibt. Oh, this person is so humble. I'm going to give them 90% more grace than everybody else. Oh, diese Person ist so demütig, ich werde ihr 90% mehr Gnade geben als allen anderen. I don't think that's how God is, because God made his grace available to everybody. Ich denke nicht, dass Gott so ist, denn Gott hat seine Gnade allen Menschen zugänglich gemacht. So through Jesus Christ, God's grace has become available to every human being on this earth. Durch Jesus Christus steht jedem Menschen auf der Erde Gottes Gnade zur Verfügung. But only the humble can actually access that grace. Aber nur die Demütigen können tatsächlich Zugang zu dieser Gnade haben. So from my point of view, Aus meiner Sicht, from the human point of view, aus menschlicher Sicht, the ones who walk in true humility, wurde denjenigen, die in wahrer Demut leben, they've been given so much more grace. so viel mehr Gnade gegeben. But in reality, they haven't been given much more grace, they've accessed much more grace. Aber in Wirklichkeit ist ihnen nicht viel mehr Gnade gegeben worden. Sie haben einfach mehr Gnade erfahren, erlebt. Do you remember when over and over again the Gospel of John says, the disciple whom Jesus loved? Erinnerst du dich, wie es im Johannesevangelium immer wieder heißt, der Jünger, den Jesus liebte? Did Jesus really love John above any of the other disciples? Hat Jesus Johannes wirklich mehr geliebt als alle anderen Jünger? No. Nein. Because the Bible himself says he loved all of them and he loved them to the end. Denn die Bibel selbst sagt, dass er sie alle liebte und zwar bis ans Ende. But one of them accessed more love and that was John. Aber einer von ihnen erfuhr mehr Liebe und das war Johannes. And here it's the same thing. The grace they access more, the humble access multiplied grace. Hier ist es das Gleiche. Der Demütige hat Zugang zu vermehrter Gnade. So you look at some people and say, my goodness, God is giving so much grace to them. Du schaust Menschen an und sagst, meine Güte, Gott hat ihnen so viel Gnade gegeben. But in reality, people have chosen to walk in such humility that they constantly access much more grace than everybody else. Während die Menschen sich in Wirklichkeit dazu entschieden haben, in solche Demut zu wandeln, dass sie ständig Zugang zu viel mehr Gnade haben als alle anderen. When I understood this, Als ich das begriffen habe, I just had such a huge cry in my heart. hat mein Herz so sehr danach geschrien, To always be protected, be guarded from the spirit of pride. vor dem Geist des Stolzes beschützt und bewahrt zu sein. Because pride so suddenly comes in our life that usually proud people don't even know that they're proud. Denn Stolz kommt so subtil, so unauffällig in unser Leben, dass stolze Menschen normalerweise nicht einmal wissen, dass sie stolz sind. I think if a Christian would recognize that he's proud, he would turn from his pride. Ich denke, wenn ein Christ erkennen würde, dass er stolz ist, würde er sich von seinem Stolz abwenden. So what can we do then that we walk in humility so that we can constantly live in an incredible amount of grace? Was können wir also tun, um in Demut zu wandeln, damit wir ständig in einem erstaunlichen Maß an Gnade leben können? I think the first thing we have to do, we have to understand and recognize what the Bible is saying here. Als erstes müssen wir verstehen und erkennen, was die Bibel hier sagt. See, if I accept and recognize that God resists the proud, then I will absolutely hate pride. Wenn ich akzeptiere und erkenne, dass Gott den Stolzen widersteht, dann werde ich den Stolz absolut hassen. If I hate pride, then there will be a cry in my heart, Lord, should ever any pride sneak into my heart, please, I need to see it. Wenn ich Stolz hasse, dann wird ein Schrei in meinem Herzen sein, Herr, sollte sich jemals Stolz in mein Herz schleichen, bitte, ich muss es sehen. And then we also have to make practical steps to protect us from pride. Dann müssen wir auch praktische Schritte unternehmen, um uns vor Stolz zu schützen. And these practical steps are not even complicated. Diese praktischen Schritte sind nicht einmal kompliziert. One of the, I think, greatest practical step is. Einer der größten praktischen Schritte ist. To understand what Peter just said. Zu verstehen, was Petrus gerade gesagt hat. And act upon it. Und danach zu handeln. Look, wrap yourself with the apron of a humble servant. Sieh mal, binde dir die Schürze eines demütigen Dieners um. That's a commandment. Das ist ein Gebot. So if you choose, wenn du dich dafür entscheidest, that you will never live a life trying to get people to serve you, but you choose to be a servant of all, niemals ein Leben zu führen, in dem du versuchst, andere dazu zu bringen, dir zu dienen, sondern du dich dafür entscheidest, ein Diener aller zu sein. What's gonna happen? Was wird dann passieren? This will protect you from a life of pride and will help you to walk in humility. Das wird dich vor einem Leben in Stolz bewahren und dir helfen, in Demut zu leben. As a Christian leader for many years, als langjähriger christlicher Leiter, who's been training many, many other people to walk with Jesus, der viele, viele Menschen darin geschult hat, in der Nachfolge Jesu zu wandeln. One of the attitudes that I was either looking for or I was always teaching, war eine Haltung, die ich angestrebt und gelehrt habe, was always the attitude of a servant. Immer die Haltung eines Dieners. When I see people who don't, who are not willing to be true servants, wenn ich Menschen sehe, die nicht gewillt sind, wahre Diener zu sein, I either do everything I can to teach them to be true servants, dann tue ich entweder alles, was ich kann, um sie zu lehren, wahre Diener zu sein, but if they're not willing, oder wenn sie nicht bereit sind, then what I'm do, I will tell the people, look, I'm not willing to walk with you. Dann sage ich den Leuten, ich bin nicht bereit, gemeinsam mit dir zu gehen. Think about this. Denk darüber nach. Why would you like to walk with people whom God resists? Warum solltest du mit Menschen gemeinsam gehen wollen, denen Gott widersteht? So you choose to live as a servant. It's a choice that you make. Du entscheidest dich für ein Leben als Diener. Das ist eine Entscheidung, die du triffst. It will protect you from pride. Es wird dich vor Stolz schützen. See you guys tomorrow. Bis morgen.